Wie lange ist das Jahr 1993 her? Die Frage ist scheinbar banal. 21 Jahre sind vergangen. Doch wenn man die Zeit nach einem Krieg, einem Bürgerkrieg, betrachtet, die nach den Grausamkeiten, den Morden und dem Blutvergießen, der Barbarei, da ist nichts vergangen. Nichts ist beendet, es arbeitet weiter in den Menschen. Und die Aufgabe von Kinogeschichten liegt darin, immer wieder davon zu erzählen. 1993 in Sradan Golubovics Film Circles. 4 serbische Soldaten bedrohen in Bosnien-Herzegowina einen muslimischen Kioskbesitzer. Marco, ein junger, ebenfalls serbischer Soldat. Es reicht halt auf. Marco mischt sich ein, die anderen prügeln ihn zu Tode. Macht es Sinn, ein Held zu sein, fragt Sradan Golubovic in Circles. Oder ist ein Held zu sein an sich dasselbe wie ein Dummkopf zu sein? Ist Marcos menschliche Tat wie ein Stein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht? Ändert sich so etwas zum Guten? Circles verfolgt die Auswirkungen des Geschehens 12 Jahre danach. Bei den Tätern, wie bei Marcos Familie, immer wieder stellt sich die Frage nach Rache oder Vergeltung. So begegnet Nebozia, Marcos Freund, Chirurg, dem damaligen Anführer der Mörder im OP. Soll er ihn operieren oder sterben lassen? Quält dich dein Gewissen? Wieso? Mein Gewissen ist rein. Was hast du denn erwartet? Nichts. Präzise in der Zeichnung des Milieus und der Psychologie der Figuren, Täter, Opfer und derjenigen, die wegschauten da auf dem Marktplatz, am Kiosk, entwirft Circles ein eindrucksvolles Bild der zerstörerischen Folgen eines Bürgerkrieges in den Menschen. Der Vater des Ermordeten, der damals einen anderen retten wollte, sagt: Das macht mir Angst, dass einer was Gutes tut und es keinen interessiert. 1993 ist nicht vergangen in dieser Geschichte. Circles von Sradan Golubovic. Herausragend. Der Zweite Weltkrieg und die Vernichtung des europäischen Judentums liegen weiter zurück als der bosnische Bürgerkrieg. Erzählungen über den Holocaust, Schindlers Liste ist nur ein Beispiel, sind also gesetzter und vielfältiger, zum eigenen Genre geworden. Das allerdings birgt die Gefahr, dass Geschichten über diesen Zivilisationsbruch Stereotypen entwickeln. Schulig, du musst überleben, hörst du? Schulig. Dem kleinen jüdischen Jungen gelingt die Flucht aus dem Warschauer Ghetto, als einzigem aus seiner Familie. Gib niemals auf, ja? Sagt Sruliks Vater zum Abschied. Du darfst nie in deinem Leben vergessen, dass du ein Jude bist. Verstehst du das? In seiner Verfilmung des Jugendbuchklassikers Lauf, Junge, Lauf erzählt Regisseur Pepe Dankwart von Sruliks Flucht. Der lernt, im Polen des Winters 1942-43 zu überleben, weil er zwar nie vergisst, dass er ein Jude ist, aber sich nun Jurek nennt und als Pole ausgibt. Name? Jurek Staniak. Bist du ein Jude? Nein. Eindrucksvoll die Geschichte des kleinen Jungen, der durch eine mörderische Welt läuft, sich in den Wäldern mit anderen jüdischen Flüchtlingen zu ernähren sucht. Aber irritierend ist, wie sehr Pepe Dankwart hier einen historischen Abenteuerfilm zu inszenieren sucht. Und das mitweilen unerträgliche Pathos des Soundtracks. Du bist der tapferste Mann, den ich jemals kennengelernt habe. Macht Lauf, Junge, Lauf auch nicht zum überzeugenderen Film. Lauf, Junge, Lauf von Pepe Dankwart annehmbar. Ich hätte sie verpfeifen können. Ich habe die Schnauze gehalten. Die ganze Zeit im Gefängnis. Was hat dir das gebracht? 12 Jahre. Ich habe die Schnauze. Seine steile Karriere beginnt Anfang, Mitte der 1990er Jahre. Jude Law war in Filmen von Clint Eastwood, David Cronenberg, Steven Spielberg, Anthony Minghella, Steven Soderbergh oder bei Wes Anderson zu sehen. Ein großer Darsteller, der ohne Probleme die Spannbreite zwischen Blockbuster und Arthouse-Kino ausfüllen kann. Nun ist Jude Law in der Gangster-Groteske Dom Hemingway von Richard Shepard zu sehen und spielt dort mit einer grandiosen Düsternis und gleichzeitig vollkommen durchgeknallt einen Safe-Knacker, der 12 Jahre im Knast verbrachte, nie verriet, mit wem oder für wen er den letzten Bruch beging und der nun wieder in Freiheit »Ich brauche eine Waffe nur für einen Überfall oder um jemanden zu bedrohen« bei seinem alten Auftraggeber abkassieren will. Dom, du musst dich zusammenreißen! Ich werde dich hier draußen nicht verscharren! Es hätte dem Film Dom Hemingway zum Vorteil gereicht, wenn Regisseur Richard Shepard sich irgendwann entschieden hätte, ob er eine durchgeknallte Gangstergeschichte mit rhythmischem Soundtrack-Feuerwerk erzählen wollte oder die von einem Loser, der nur ein großes Maul hat und der sich vor allem nach der Versöhnung mit seiner Tochter sehnt. So wirkt Dom Hemingway halbgar und gleichzeitig doch faszinierend, weil hier ein grandioser Schauspieler mit allem Mut zu Hässlichkeit, Obszönität und Exzess sozusagen von der Leine gelassen zu bestaunen ist. Jude Law ist in diesem Film schlicht phänomenal. Dom Hemingway von Richard Shepard, zwiespältig, trotzdem aufregend, also empfehlenswert.